Herrn Dietrich Miller. Oh, die Supermütter, sie wachen auf in neuem Gewand. Wir spenden eure Gene in die Zukunft, wir tragen Chromosomen für die Welt. Wir geben den Mädchen den Namen und die Kraft. Oh, oh, oh, oh, die Supermütter. Ja, aber, ach so. Viola Brilowska. Es sprachen Françoise Cactus, Pia Düsterhus, Christina Auelbach, Iris Minnig, Silvia Berger, Caroline Gempeller, Claudia Konrad, Bela Brilowska, Gloria Brilowska, Mariola Brilowska. Gesang Françoise Cactus, Pia Düsterhus, Mariola Brilowska, Günter Resnicek. Komposition Gretzel Göring. Technische Realisation, Sounddesign, Gesangsarrangement Günter Resnicek. Mastering Gavin Weiss. Regie, Realisation Die Autoren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.